vor dem Eintreffen des Zuges der Erinnerung in Berlin teilzunehmen. Unabhängig von den Auseinandersetzungen, den Querelen im Vorfeld um die Stationen des Zuges und um unseren dringenden Wunsch nach einem Halt am Lehrter Bahnhof, der heute Hauptbahnhof ist. Wir haben am Anfang der Woche in einem sehr deutlichen, offenen Brief an Herrn Meedorn unsere dringende Bitte und zugleich auch unser Unverständnis geäußert, dass uns hier Hindernisse in den Weg gelegt werden, die völlig unangemessen sind und überhaupt nicht das unterstützen, worum es geht, das Gedenken an Ereignisse vor mehr als 65 Jahren. Evakuiert nach dem Osten, lautete lapidar die Formel, wenn es im sogenannten Dritten Reich um die Deportation von Juden ging, um den minutiös geplanten Abtransport von Millionen von Menschen in die Todeslager. Mit ihren Dienstleistungen war die Deutsche Reichsbahn unmittelbar am Holocaust beteiligt. Ohne die Mitwirkung der Bahn und von Eisenbahnern an der fahrplanmäßigen Durchführung der Transporte wäre die systematische Ermordung der europäischen Juden und der Völkermord an den Roma und Sinti nicht möglich gewesen. Insgesamt wurden mehr als 3 Millionen Menschen aus ganz Europa mit Zügen der Reichsbahn zu den nationalsozialistischen Mordstätten transportiert. Allein aus Berlin gingen 185 Transporte mit rund 56.000 Menschen Richtung Osten ab. Der letzte Zug fuhr noch am 27. März 1945 nach Theresienstadt. Nachdem wir im Januar diesen Jahres bereits die Wanderausstellung Sonderzüge in den Tod besichtigen konnten, konzipiert von der Deutschen Bahn, dem Zentrum Judaicum und dem Technikmuseum, mit Hilfe von Schautafeln, die Beate und Serge Klarsfeld über die aus Frankreich deportierten jüdischen Kinder zur Verfügung gestellt hatten, sind wir froh, dass es gelungen ist, nun auch den Zug der Erinnerungen an die Berliner Bahnhöfe zu bringen. Aber leider eben nicht zu den Städten oder zu allen Städten, von denen die Transporte in die Vernichtungslager gingen. Das beklagen wir nach wie vor. Zwischen 1940 und 1945 wurden über 1 Million Kinder aus ganz Europa, Juden, Sinti und Roma, Kinder von Nazi-Gegnern deportiert. Allein aus Berlin waren es mehr als 4.500 Kinder im Alter zwischen etwa 1,5 und 16 Jahren. Wie die bisherige Resonanz zeigt, ist die Idee, den Fokus auf diese ermordeten Kinder zu richten und ihr Schicksal genau an den Plätzen nachzuzeichnen, wo ihr Martyrium begann oder ihr Deportationsweg sie durchführte, also an Bahnhöfen Kiel, Hamburg, Bremen, Kassel und eben auch Berlin, hilfreich dabei, diese Kinder dem Vergessen zu entreißen. Und sie regte die Besucher bereits in vielen Städten dazu an, sich selbst auf die Spurensuche zu begeben. Stellvertretend für die zahllosen ermordeten Kinder, von denen wir oftmals nicht mal die Namen kennen, danken wir als jüdische Gemeinde zu Berlin den vielen beteiligten ehrenamtlichen Initiativen und Einzelpersonen für ihr großes Engagement. Ohne sie und ihre Hartnäckigkeit hätte es den Zug der Erinnerungen nicht gegeben. Ich wünsche der Ausstellung, die wir morgen im Zug der Erinnerung dann sehen werden und die bis zum 8. Mai ihr Ziel, die Gedenkstätte Auschwitz, erreicht, noch viele aufmerksame Besucher. Ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass heute Abend zu dieser Gedenkveranstaltung auch nicht nur, ich freue mich darüber, Politiker der Linken hier anwesend sind, sondern ich hätte mir gewünscht, dass aus dem Landesparlament, ja warum eigentlich nicht auch aus dem Bundestag, hier einige Vertreter sind, um ihre Solidarität zu bezeugen. Ich danke Ihnen.